Sieh den Nagel in der Wand, den du eingeschlagen hast. Wann glaubst du, wirst du zurückkehren? Willst du wissen, was du im Innersten glaubst? Tag um Tag arbeitest du, sitzend in der Kammer schreibst du. Willst du wissen, was du von deiner Arbeit hältst?